Elizabeth Siddal, gestorben 1862, die auf diesem Bild verewigt ist. Heute spukt ihre Gestalt sogar in Musikvideos und Filmen herum. Aber wie wurde sie unsterblich? London ist von viktorianischen Friedhöfen umgeben, den Magnificent Seven. Highgate Cemetery ist der zweite dieser Friedhöfe, der eröffnet wurde. Hier wollten die Großen des 19., 20. und 21. Jahrhunderts auf einem Hügel mit herrlichem Blick auf die Hauptstadt begraben werden. Zum Beispiel so herausragende Figuren wie Karl Marx. Um das Grab von Lizzie Siddal zu finden, bitten wir Lucinda um Hilfe. Ich bin Schriftstellerin und eine Ururenkelin von Charles und Catherine Dickens. Lucinda ist mit der Geschichte von Lizzie Siddal vertraut und hat ein Buch mit dem Titel Die Tragödie des präraphaelitischen Supermodels geschrieben. Ab 1849 war Lizzie die Muse vieler Maler auf der Suche nach der perfekten Schönheit. Inspiriert von frühen italienischen Werken, die sie vor Raphael ansiedelten. Daher der Name Präraphaeliten. Es heißt, sie hat die Art, wie weibliche Schönheit in Großbritannien und auf der Welt gesehen wurde, verändert. Nachdem sie mehrmals Modell gestanden hatte, verliebte sich Dante Gabriel Rossetti in sie. Er war eifersüchtig und verlangte, dass nur er sie in Zukunft malen dürfte. Rossettis Untreue und Eifersucht zermürben Lizzie, die von ihrer Poesie nicht leben kann. Mit 32 Jahren stirbt sie auf tragische Weise. Vielleicht eine Überdosis, vielleicht Selbstmord. Rossetti legt ihr eine Sammlung seiner Gedichte in den Sarg und denkt 7 Jahre später, warum sie nicht zu Geld machen. Und so lässt er 1869 den Leichnam seiner Liebsten exhumieren. Das hielt er geheim. Er hatte der Exhumierung seiner Frau zugestimmt, aber das mit ansehen zu müssen, brachte er nicht fertig. Von Schuldgefühlen geplagt, setzt Rossetti ein verrücktes Gerücht in die Welt. Lizzies Körper sei unversehrt, ihre Schönheit perfekt. Diese Flunkerei erzählt er gerne seinen Freunden, wie Bram Stoker, dem Schöpfer von Dracula. I am Dracula. Es soll ihn zur Figur der Lucy Westenra inspiriert haben, die Francis Ford Coppola in seinem Dracula besonders hervorhebt. Kiss me. Kiss me. Der Mythos um Lizzies Tod, die Exhumierung, diese ganzen Geschichten, all das hat überlebt. Viele glauben heute noch, sie sei eine Untote. Manche haben sie als Vampir beschrieben, der nachts aus dem Grab herauskommt und auf dem Highgate-Friedhof herumläuft. Als Malerin, Dichterin, Muse und Vampir inspiriert Lizzie Siddal weiterhin Künstler auf der ganzen Welt. Etwa Lars von Trier mit seinem Film Melancholia. Oder Nick Cave in diesem Clip mit Kylie Minogue.